Hallo, das war King of the Congo in einem weiteren Remix. Und jetzt kommen wir zu Drug Talk. Heutiges Thema Drogenpolitik. Und spielen erstmal ein bisschen Einleitemusik. Hier bei Reboot FM und unsere jetzige Sendung ist Drug Talk mit dem heutigen Thema Drogenpolitik. Und wir hatten vorhin leider einen kleinen Stromausfall, das wurde durch die Kaffeemaschine verursacht, habe ich gehört. Und wir sind jetzt jedenfalls hier. Unser Sendekonzept sieht leider vor, dass wir jetzt theoretisch einen Call-in hätten von unserem Herrn Hans Cousteau, der sich auf in letzter Zeit Drogenmischkonsum spezialisiert hat und darüber ein Buch geschrieben hat. Leider ist er jetzt nicht hier und wir hätten theoretisch eine Telefonverbindung machen können, aber das ging dann halt leider auch nicht. Aber auf alle Fälle sind hier im Studio Christian von der Grünen Hilfe. Ja, hallo, ich bin der Christian von der Grünen Hilfe und die Grüne Hilfe ist ein Verein, der Leute berät, die aufgrund der Cannabis-Prohibition in Schwierigkeiten kommen. Das ist eine bundesweite Vereinigung, die aber auch Lokalbüros hat und in Berlin bin ich da halt für zuständig. Und dann ist noch mit uns im Studio der Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Ja, das bin ich, hallo. Ich nutze dann auch gleich mal die Gelegenheit, den Deutschen Hanfverband kurz vorzustellen. Das ist ein relativ ungewöhnliches Konzept, die erste Legalized-Organisation, die als Firma strukturiert ist im Prinzip und die Firmenmitglieder hat. Also eins unserer Ziele ist die Förderung der Hanfwirtschaft und der Hanfbranche. Und das andere ist aber auch, dass wir Privatsponsoren haben und insofern auch für ganz normale Menschen uns für die Cannabis-Legalisierung einsetzen. Man hört uns nicht. Das finde ich ja schlecht. Na gut. Ja, vielleicht ist auch das Radio aus. Ja. Das Signal steht. Tillmann ist Vorsitzender des Vereins für Drogenpolitik und verteilt hier auf der Hanfparade kleine grüne Zettelchen, die doch sehr irgendwie einem 100-Euro-Schein ähnlich sehen. Das ist richtig. Mit diesem 100-Euro-Schein wollen wir darauf aufmerksam machen, dass dem Staat riesige Steuereinnahmen entgehen, weil der Cannabis nicht legalisiert. Wenn Cannabis legalisiert werden würde, würde es Millionen und Milliarden an Steuereinnahmen geben. Und deswegen muss Cannabis legalisiert werden. Das spart ja auch sicherlich Kosten im Bereich der Verfolgung ein, oder? Ja, riesige Beträge. Deutschland gibt nach einer EU-Studie am meisten Geld von allen europäischen Staaten für die Kifferverfolgung aus. Und in Deutschland gibt es jedes Jahr mehr Fälle von Cannabisverfolgten. Letztes Jahr waren es 200.000. Und deswegen meinen wir, diese Verfolgung muss aufhören. Die ist sinnlos. Cannabiskonsumenten sind harmlose Bürger, die nicht kriminell sind. Und Cannabis muss schnell legalisiert werden. Wann ist Kiffen legalisiert in Deutschland? In 10 Jahren. Thank you. Drogenradio bei Reboot FM im Studio 03027582425. Und da sind wir wieder bei dem Drogenradio. Wir hatten eben das Interview mit Tilman Holzer vom Verein für Drogenpolitik, der darauf eingegangen ist, wie viel Geld seit Jahren schon bzw. Jahrzehnten in der Drogenpolitik, die aktuell betrieben wird, verschleudert wird. Und das sind halt schon seit 30 Jahren mindestens aktive Verfolgung, Repression. Und Georg kann uns dazu noch aktuellere Sachen sagen, was zum Beispiel abging, was er in der Hanfpolitik erfährt durch die Lobbyarbeit. Doch sehr interessiert, was man eventuell da durch eine Cannabis-Legalisierung wieder reinholen könnte. Und dabei ist uns aufgefallen, dass im Prinzip dazu in Deutschland keine Zahlen existieren. Das Einzige, was irgendwann mal gemacht worden ist in Deutschland, Mitte der 90er Jahre, dass ein paar Wissenschaftler ausgerechnet haben, was die Heroinrepression kostet. Dann sind da auf sehr hohe Zahlen gekommen. Dann haben wir uns selber mal an die Arbeit gemacht und überlegt, was das jetzt nur alles kostet, und zwar in den drei Bereichen Steuereinnahmen auf Cannabis. Man kann Cannabis natürlich wie Alkohol und Tabak auch mit einer Sondersteuer belegen, wenn es legalisiert ist. Dann gibt es Repressionskosten, die man einsparen kann, also natürlich bei Polizei, Justiz, Gefängnissen und so weiter, Gerichten. Und dann hat man eine legale Cannabiswirtschaft, wenn man Cannabis legalisiert, wo natürlich dann auch die Leute, die verkaufen, die Shops, die das alles regeln, Großhandel, Produktion, das sind alles Wirtschaftsfaktoren, die Arbeitsplätze bringen könnten und auch Steuereinnahmen. Wir sind dann so vorgegangen, weil wie gesagt wenig Untersuchungen da waren in Deutschland, dass wir mal im Ausland geschaut haben, was es da für Untersuchungen gibt, und haben die einfach nach der Bevölkerungszahl auf Deutschland hochgerechnet. Und sind dabei sehr vorsichtig vorgegangen, haben also immer die niedrigsten Werte angesetzt, die niedrigsten Vergleichswerte. Bei eigenen Berechnungen sind wir erstmal von geringen Verbrauchswerten ausgegangen und so weiter. Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass also Einnahmen an direkten Cannabissteuern von mindestens 530 Millionen Euro im Jahr möglich wären. Ein Vielfaches davon ist wahrscheinlich. Bei der Übertragung von anderen Ländern sind wir teilweise auf 2,8 Milliarden Euro pro Jahr gekommen. Aber wir haben dann mal ganz vorsichtig die 530 Millionen angesetzt. Dann gehen wir davon aus, dass die Repressionskosten insgesamt von der Polizei angefangen bis hin zum Knast letztendlich mindestens 1 Milliarde Euro betragen. Und selbst wenn man dann sagt, das wird sich nicht alles realisieren lassen, man kann nicht die ganzen Leute sofort auf die Straße setzen, die damit im Moment beschäftigt sind. Und man kann dadurch vielleicht auch andere Kriminalitätsbereiche besser bekämpfen, beziehungsweise zum Beispiel Gerichtslaufzeiten verkürzen. Aber mindestens die Hälfte von dieser Milliarde wird sicherlich einsparbar sein. Und dann gehen wir noch davon aus, auch von Holland umgerechnet, dass wir mindestens 3000 legale Verkaufsstellen für Cannabis dann hätten, die mindestens 13.500 Arbeitsplätze schaffen würden, allein die Shops. Und diese Leute würden natürlich auch wieder entsprechend mehrere hundert Millionen in die Sozialversicherungskassen zahlen und an Lohnsteuern zahlen, sodass wir unterm Strich zu dem Ergebnis kommen, dass wirklich bei sehr vorsichtigen Annahmen mindestens 1 Milliarde Euro im Jahr realisierbar sind für den Staat. Das ist jetzt nicht ein absolutes Totschlagargument. Wenn man Cannabis legalisieren will oder weiter verfolgen will, sind natürlich letztendlich andere Ergebnisse ausschlaggebend. Aber gerade in Zeiten leerer Kassen sollte zumindest dieses Finanzargument mit berücksichtigt werden. Und das versuchen wir jetzt eben auch in der Politik nochmal ein bisschen hervorzurufen und unsere Zahlen auch durch eine richtige wissenschaftliche Forschung nochmal zu untermauern. Da gab es ja dann auch die Anhörung im Abgeordnetenhaus, wo es darum ging, ob jetzt, also es ging um zwei Dinge, um genau zu sein. Einmal die Heraufsetzung der sogenannten geringen Menge, worauf wir auch später nochmal zu achten bekommen. Und zu anderem, ob in Berlin denn ein Cannabis-Abgabemodell gemacht werden sollte in einem medizinisch-wissenschaftlichen Rahmen. Und das sieht ja noch nicht so wirklich kommerziell aus, also in dem Fall. Also du meinst, was sich von diesen Einsparungen vor allem nur in Berlin realisieren lassen würde jetzt, oder? Genau, also nur in Berlin. Ja. Ist das ja erstmal nur Thema gewesen. Also da würden sich nur Teile dieser Einsparung realisieren lassen. Einmal die Cannabis-Steuern würden da erstmal komplett wegfallen, weil dafür bräuchte man eine richtig normale Legalisierung. Das kann man da erstmal nicht so einführen. Aber die Repressionskosten würden sinken und die Arbeitsplätze würden natürlich auch entstehen. Also die Abgabestellen hätte man mit Angestellten, die entsprechend ihre Steuern zahlen. Und wenn man das auf einer privaten Basis macht, würden auch die Abgabestellen natürlich entsprechend Steuern bezahlen. Also ein gewisser Teil davon wäre auch bei dem Modell realisierbar, wobei wir das auch mal auf Bundesländer umgerechnet haben, insbesondere für Berlin, wo von dieser 1 Milliarde Euro im Jahr noch ca. 40 Millionen übrig bleiben würden bei einer vollen Realisierung. Bei dem Modellprojekt kann man nur noch mit einigen wenigen Millionen zusätzliche Einkünfte rechnen. Was ja auch schon mal ein bisschen was wäre. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die Politik immer noch davon ausgeht, dass so ein Modellprojekt Geld kosten würde. Also ich glaube, Sie haben noch nicht so ganz begriffen, dass da auch eine wesentliche Entlastung sein kann. Nun gut. Okay, das nächste Lied heißt Eduard der Haschischhund. Da geht es nicht, wie der Titel vielleicht irreführenderweise vermuten lassen könnte, um Drogenmissbrauch. Da geht es um Tiermissbrauch. Das ist ein Protestlied und ich möchte alle, die sich meinem Protest anschließen möchten, bitten, einfach an den Stellen, an denen Tiergeräusche imitiert werden, mit zu imitieren. Das ist für die nächsten 5 Minuten eine politische Aussage. Eduard war ein Haschischhund, eine Schnauze war sein Mund und Eduard hatte obendran ein riesengroßes Riechorgan. Hatte Eduard was gerochen, kriegte er dafür einen Knochen. Selbst den kleinsten Krümel-Shit kriegte Eduard daher mit. Eduard hielt es für ein Spiel und der Knochen war das Ziel. Das hat Eduard angeturnt und so hat er schnell gelernt. Grad bei Typen, die was müffeln, muss man ganz besonders schnüffeln. Bald schon sah er's ihnen an, ohne jedes Riechorgan. Eduard, Eduard, Eduard, Eduard. Eduard war ein braver Hund, fragte niemals nach dem Grund. Denn er war in all den Jahren immer gut damit gefahren. Hatte Eduard was gerochen, kriegte er dafür einen Knochen. Manchmal hat er 2 gekriegt, das hat Eduard genügt. Eduard, Eduard, Eduard, Eduard. Doch dann in einer Sommernacht ist was in Eduard aufgewacht. Hatte heute nichts gerochen, hatte heute keinen Knochen. Dacht sich Eduard, das Tier, großer Gott, was mach ich hier? Ich tu immer meine Pflicht, doch gedankt wird's einem nicht. Eduard, Eduard, Eduard, Eduard. Eduard. wollte nicht mehr nur parieren, wollt was anderes probieren, hat der jenseits von dem Knochen noch was Besseres gerochen. Doch hat beim nächsten größeren Fund Eduard der Haschischhund nicht nur die Nase reingesteckt, sondern heimlich dran geleckt. Eduard, Eduard, Eduard, Eduard. Was danach kam, war so schön, da hat Eduard eingesehen, dass es niemand etwas nützt, wenn Einzelner das stibitzt. Machte Schluss mit Drogenkrieg und ging mit dem nächsten Freak, der ihn dann Abraxas taufte und ihm ein lila Halsband kaufte. Er kam auf einen Bauernhof und lebte da als Philosoph, wohl gelitten, fast ein Star, denn seine große Gabe war, dass er auf Wiese, Straße, Strand überall einen Krümel fand. Und so war immer was zum Naschen in Haschisch Eduards Backentaschen. Eduard, Eduard, Eduard, Eduard, Eduard, Eduard, Eduard, Eduard, Eduard. Dankeschön. Drogenradio bei Reboot FM im Studio 0302758. Da sind wir wieder. Und wir haben jetzt kurz geredet, wie viel man irgendwie einsparen könnte oder auch verdienen könnte bei einer Legalisierung von Cannabis. Aber vielleicht wissen einige noch überhaupt nicht, worum es überhaupt geht. Es wurde jetzt vor kurzem im Abgeordnetenhaus von Berlin, wo Lokalpolitik gemacht wird, mehr oder weniger beschlossen, dass ein Besitz von bis zu 15 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum keine Ermittlungsverfahren mehr gemacht werden sollen. Und es ging noch um einen weiteren Antrag, nämlich ob man in Berlin ein Cannabis-Abgabemodell machen könnte, dieses wissenschaftlich, medizinisch ausgelegt. Und diese Diskussion zieht sich nun mittlerweile über ein Jahr hin und rausgekommen ist halt leider nur die Anhebung der sogenannten geringen Menge. Aber Georg kann uns noch ein ganzes Jahr chronologische und durchaus interessante Informationen liefern, wie sich die dann alle bezankt haben. Ja, also den meisten ist nicht so ganz klar, wo jetzt gerade der Stand der Dinge ist, wie es überhaupt diese Diskussion zustande gekommen ist. Deswegen möchte ich nochmal so ein bisschen von vorne anfangen, was denn jetzt hier in Berlin überhaupt los ist. Jeder, der sich ein bisschen für Cannabis interessiert, hat da schon mal gehört, es läuft irgendwas passiert, aber kein Mensch weiß so richtig wie und warum und so. Angefangen hat eigentlich alles mit dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und PDS. Da hat offensichtlich die PDS den Willen gehabt, irgendein positives Signal reinzusetzen für die Cannabiskonsumenten und die entsprechende Wählerschicht, die das interessiert. Und daraufhin ist folgende Formulierung zustande gekommen. Der Besitz geringer Mengen weicher Drogen soll entkriminalisiert werden und die Abgabe weicher Drogen soll entkriminalisiert werden. Und das war eigentlich ein relativ revolutionärer Text. Ich weiß nicht, ob Sie das selber überhaupt so wahrgenommen haben, aber so einen Koalitionsvertrag hat es auf Landesebene schon länger nicht mehr gegeben, insbesondere was die Abgabe angeht. Dann ist aber erstmal ein Jahr lang gar nichts passiert, also so eine Prüfung hat nicht stattgefunden, dieser beiden Themen. Und vor einem Jahr etwa, Anfang des Jahres, nach einem Jahr rot-roter Koalition, hat der Deutsche Handverband den entsprechenden rot-roten Politikern mal geschrieben, was sie denn jetzt nun da geprüft haben und wie das weitergehen soll. und auch gleich gesagt, es gibt im Prinzip auf Landesebene nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Konsumenten entkriminalisieren heißt im Wesentlichen, die geringe Menge hochzusetzen. Geringe Menge bedeutet, bis zu der Menge werden die Staatsanwälte die Verfahren regelmäßig einstellen. Die Polizei muss zwar weiterhin ermitteln, es ist eine Straftat, gibt das dann an die Staatsanwälte weiter und die stellen die Verfahren ein. Und desto höher die geringe Menge ist, desto weniger werden natürlich die Leute letztendlich mit Gerichtsverfahren bedroht. Das ist der eine Punkt, den die Bundesländer machen können, um Konsumenten zu entkriminalisieren. Und was die Abgabe angeht, gibt es überhaupt auch nur eine einzige Möglichkeit, dass ein Modellprojekt nach dem Betäubungsmittelgesetz mit wissenschaftlicher Begleitforschung, und sowas läuft derzeit auch bei Heroin im Übrigen, also die Heroinabgabe ist genau nach diesem Instrument angelegt worden. Und da haben wir in diesem Brief damals schon gesagt, also die beiden Punkte muss das doch eigentlich bedeuten, was ihr da in Koalitionsvertrag reingeschrieben habt. Die Senatorinnen, die entsprechenden Gesundheit Knake Werner und Schubert Justiz haben dann gleich geantwortet, also es geht sowieso alles nicht, verfassungsrechtlich spricht da vieles dagegen, beziehungsweise auch die internationalen Verträge, in denen Deutschland steckt, und haben das rundherum abgelehnt. Allerdings haben dann Mitte des Jahres die Oppositionsparteien genau das aufgegriffen und gesagt, beantragt regelrecht im Abgeordnetenhaus geringe Menge hochsetzen und Modellversuch machen. Das haben die Grünen gemacht und kurz darauf auch die SPD, FDP. Die Grünen wollten 30 Gramm geringe Menge und die FDP 15 und beide wollten den Modellversuch. Daraufhin haben dann tatsächlich sich auch die Koalitionsparteien begonnen, damit zu befassen. Die PDS konnte ja dann gar nicht mehr zurück, weil es ja auch deren offizielle Parteilinie ist. Und auch die SPD hat sich dann damit befasst, allen voran der drogenpolitische Sprecher Thomas Kleineidam, der auch von der Idee offensichtlich angetan war. Und dann wurde diskutiert und der Senat, also die Regierung von Berlin sozusagen, hat dann schon zu erkennen gegeben, dass sie eigentlich nur die 15 Gramm haben wollen, aber keinen Modellversuch. Für viele Zuhörer, die das Ganze nur beiläufig mitbekommen haben, war damit die Sache eigentlich schon klar und die dachten, ja gut, jetzt ist erledigt. Aber das parlamentarische Verfahren ging weiter und der Gesundheitsausschuss hat dann tatsächlich Experten angehört und sich einigermaßen ernsthaft mit der ganzen Frage befasst. Das war im Januar diesen Jahres und mittlerweile hat der Gesundheitsausschuss eben auch einen Beschluss gefasst, leider die Vorgabe des Senats bestätigt und gesagt, also 15 Gramm wollen wir haben und den Modellversuch wollen wir nicht haben. Und jetzt noch die Frage, ob der Rechtsausschuss dem genauso zustimmt und das Abgeordnetenhaus. Und so in dem Moment, wo das Abgeordnetenhaus dem zugestimmt hat, dann ist die Sache erledigt und wir haben diese 15 Gramm. Zur Einordnung dieser geringen Menge muss ich noch mal kurz sagen, wie es jetzt gerade eigentlich in Berlin ist. Schon jetzt haben wir nämlich eine Menge von 6 bis 15 Gramm. Also bis 6 Gramm werden die Verfahren immer eingestellt im Prinzip. Und zwischen 6 und 15 Gramm haben die Staatsanwälte noch ein bisschen Ermessensspielraum, wie sie jetzt mit den Verfahren umgehen. Und der Innensenator Körting hat schon gesagt, also bis 15 Gramm werden jetzt im Prinzip schon alle Verfahren eingestellt. Insofern vollziehen wir nur auf dem Papier nach, was sowieso schon in der Realität passiert. Und das ist natürlich, wenn man es so sieht, der kleinstmögliche Fortschritt, den Rot-Rot überhaupt nur gehen konnte. Und insofern jetzt nicht besonders berauschend. Andererseits ist es aber auch so, dass das zum ersten Mal vorkommt, meiner Meinung nach, dass ein Bundesland freiwillig die geringe Menge hochsetzt. Brandenburg hat das schon mal gemacht, weil sie verfassungsrechtlich von dem Richter Müller aus Bernau dazu gezwungen worden sind. Aber dass ein Bundesland zumindest mit der offiziellen Begründung, die Kiffer zu entkriminalisieren, von sich aus die geringe Menge erhöht, das ist meines Erachtens erstmal eine einmalige Geschichte und insofern zumindest ein schönes Signal. So viel dazu. Allerdings, wir werden sehen, was daraus wird. Wir werden schauen. Und jetzt erstmal noch ein bisschen Musik. sind wir wieder beim Drogenradio auf Reboot FM. Und soweit zum Theoretischen. Also wir haben jetzt sozusagen mehr oder weniger eine maximal geringe Menge von 15 Gramm in Berlin. Das muss noch offiziell abgesegnet werden auf Papier. Aber wie sieht es eigentlich mit der Praxis aus? Also der Christian hat schon sehr mit den Augenbrauen gezuckt und er kann uns da bestimmt mehr sagen, denn er ist sozusagen der Kontaktmensch für alle Leute, die Probleme mit dem BTM bekommen haben. Und ja. Also ein großer Teil der Hilfeersuchen, die an uns herangetragen werden, bezieht sich auf die Führerscheinproblematik, weil im Gegensatz zu der Promillegrenze bei Alkohol keine Grenzwerte für das Fahren unter Cannabiskonsum festgelegt sind, sodass viele Leute bei einer einmaligen Feststellung von Cannabis mit Führerscheinentzug bedroht werden. Es gibt da zum Beispiel einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, der MPU und Drogenscreenings nur dann für zulässig erklärt, wenn jemand mit aktivem THC-Wert im Blut unterwegs ist, während viele Straßenverkehrsbehörden bereits den bloßen Besitz von Cannabis oder die Abbauprodukte im Blut als Grund für Sanktionen nehmen. Und in diesen Fällen weisen wir die Betroffenen dann halt auf ihre Rechtsmittel hin, weil viele wissen gar nichts von ihrer Rechtslage und können sich dann auch nicht dagegen wehren. Und es wenden sich auch viele Leute an uns, die mit geringen Mengen oder einigen Pflanzen erwischt werden. Und eine der wichtigsten Aufgaben ist es dann erstmal den Leuten klarzumachen, dass sie nicht polizeilichen Vorladungen folgen müssen und von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen sollen, weil in der Regel ist es so, dass die Leute dann unvorbereitet im Kontakt mit der Polizei sich erstmal selbst belasten und dann entweder sich oder anderen noch viel weiter hineinreißen, als es eigentlich nötig ist. Und wir vermitteln dann auch Anwälte, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Aber insgesamt ist uns auch aufgefallen, dass entgegen der derzeitigen Diskussion im Abgeordnetenhaus und den Medien über die Entkriminalisierung von Cannabis in der Realität eine ständig steigende Repression gegen Kiffer stattfindet. Das äußert sich zum Beispiel an der Festlegung von öffentlichen Plätzen als gefährliche Orte, wodurch die Polizei massiv gegen vermeintliche Dealer und Konsumenten vorgeht, wie in der Hasenheide. Also normalerweise ist es ja so, dass die Polizei, um irgendjemanden zu durchsuchen, einen Anfangsverdacht begründen muss. Und bei dem Berliner ASOG-Gesetz gibt es dann halt die Regelung, wenn das ein gefährlicher Ort ist, dann kann halt jeder kontrolliert werden, ohne einen konkreten Tatverdacht. Und das richtet sich dann zum Beispiel an Orten wie der Hasenheide oder auch am Helmholtzplatz oder am Mauerpark hauptsächlich gegen Leute, die aussehen, als wären sie nicht deutsche Staatsbürger. Also die werden dann hauptsächlich durchsucht oder auch regelrecht verfolgt. Und auch die Tatsache, dass allein die Behauptung, dass in einer Wohnung zum Beispiel sich Cannabispflanzen befinden würde, also weil irgendein Nachbar das auf dem Balkon gesehen hat, das reicht dann aus, damit eine Hausdurchsuchung stattfindet, eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne richterlichen Beschluss. Und das wird dann damit begründet, dass Gefahrenverzüge vorliegen würde. Und das zeigt eigentlich, dass die Polizei nach wie vor bestrebt ist, Cannabiskonsumenten zu kriminalisieren. Und im letzten Jahr wurden zum Beispiel in Berlin 6.970 Menschen wegen Cannabisbesitz angezeigt. Das ist eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr, aber das steigt eigentlich jedes Jahr in der Größenordnung an. Und auch wenn dann viele Verfahren wieder eingestellt werden wegen geringer Menge, dann haben die Betroffenen ja trotzdem jede Menge Probleme mit dem Arbeitgeber, der öfters davon erfährt, oder mit dem Vermieter halt, oder Rechtsanwaltkosten und die Führerscheinprobleme. Und es werden auch nach wie vor Leute vor Gericht gestellt, obwohl sie ja eigentlich eine geringe Menge nur dabei hatten, weil die Bundesländer ignorieren da das Urteil vom Bundesverfassungsgericht von 1994, in dem die Bundesländer halt aufgefordert wurden, eine einheitliche Regelung darüber zu beschließen, was denn jetzt eine geringe Menge eigentlich ist und eine Grenze zu setzen, wo es halt eingestellt werden soll. Und von Hamburg hört man dann zum Beispiel, dass es da am liberalsten sein soll, weil da angeblich 30 Gramm als geringe Menge noch durchgehen würde. Aber Andererseits rufen bei uns auch Leute an, die in Hamburg mit 0,7 Gramm erwischt wurden und dann wird da auch eine Hauptverhandlung durchgezogen und die Behörden sind dann oft bestrebt, das mit Geldbußen irgendwie umzurechnen, dass halt die Leute gezwungen werden, irgendwelche Geldstrafen zu bezahlen, als Gegenleistung, dass das eingestellt wird. Und insgesamt kann man auch sagen, dass es ja eine erschreckend hohe Anzahl von Denunziationen gibt, die eigentlich aus alltäglichen Situationen entstehen, wie zum Beispiel, dass jemand von der GEZ an Türen klingelt und die Leute dann auch nicht wissen, dass sie diese Gebühreneintreiber gar nicht reinlassen müssen. Die lassen den dann rein und der sieht dann zum Beispiel eine Cannabispflanze und meldet das der Polizei, genauso wie Nachbarn oder alle möglichen Leute, die dann auch wegen Ruhestörung anrufen. Also da kommt es gerade in letzter Zeit in Berlin zu jeder Menge Hausdurchsuchungen, wo dann auch jede Menge Pflanzen sichergestellt worden sind. Und was die Verfolgung halt im öffentlichen Raum betrifft, wird da über eine Gesetzesänderung diskutiert, die man eigentlich so meiner Meinung nach gar nicht machen müsste, weil die Polizei ja letztendlich das umsetzt, was der Innensenator Körting ihr vorgibt. Und wenn der Innensenator jetzt sagen würde, die Polizei soll sich auf Steuerhinterziehung im Grunewald oder in Zehlendorf konzentrieren, dann würde die Polizei das machen. Aber anscheinend hat er gesagt, dass sich die Polizei auf öffentlichkeitswirksame Aktionen konzentrieren soll. Und dadurch finden dann halt Razzien statt gegen Leute, die eigentlich keine Kriminellen sind, die halt vielleicht Haschisch oder Gras verkaufen oder in geringen Mengen dabei haben oder halt dadurch, dass sie auch oft Asylbewerber sind, die in Brandenburg zum Beispiel ihr Asylverfahren abwarten müssen und dann ihren Landkreis nicht verlassen dürfen. Die kommen dann nach Berlin, um hier sich halt durch Gras verkaufen Geld dazu zu verdienen und die werden dann halt erwischt und meistens gelingt es denen dann auch, kein Gras dabei zu haben, aber die werden dann trotzdem festgenommen und abgeschoben teilweise, weil sie halt gegen ihre Residenzpflicht verstoßen haben. Und deshalb meine ich, bevor die Parteien darüber diskutieren, ob sie jetzt die geringe Menge von 6 auf 15 Gramm hochsetzen, sollten sie eigentlich mal im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass die Repression einfach zurückgefahren wird. Weil man müsste das ja halt nicht machen, an diesen Orten auflaufen. Und das wäre auf jeden Fall glaubwürdiger. Ist das denn einfach nur Behördenwillkür oder wie sieht das aus, besonders mit diesen gefährlichen Orten? Es ist im Prinzip so, dass von den Medien da Druck aufgebaut wird, dass zum Beispiel ist es meistens so, dass in der Morgenpost oder BZ oder auch anderen Zeitungen Artikel erscheinen, wie schlimm es an gewissen Orten ist. Zum Beispiel eine Zeit lang war das mal am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg so, wo dann gesagt wurde, naja, hier lungern immer Leute rum, die Drogen verkaufen. Es sind halt weiche Drogen, also es wird da kein Heroin verkauft, sondern halt Gras und so. Und dann werden in den Medien da irgendwelche Kampagnen lanciert und gelegentlich gründen sich auch irgendwelche Anwohnerinitiativen, die sich daran stören, dass da Leute untätig rumlungern. Und über die Medien wird dann halt Druck aufgebaut auf die Politik und die gibt dem dann bereitwillig nach. Super. Naja, also wie auch immer, aber es wird schwieriger oder wie siehst du das? Also ist es mehr Druck? Es findet halt eine Verdrängung statt. Zum Beispiel ist es so, dass in der Hasenheide seit 30 Jahren gekifft wird und auch dann natürlich die Leute sich das da auch kaufen. Und dadurch, dass die Polizei halt da massiv auffährt, es gibt da extra von so einer Einsatzhundertschaft jetzt so einen Zug, der da in dem Abschnitt 55 stationiert wurde, der nur die Aufgabe hat, gegen hauptsächlich afrikanische Dealer vorzugehen. Und teilweise werden auch Leute, die da in der Nähe ins Kino gehen, dann beim Kiffen so erwischt und es hat dann auch schon allein, weil jemand da gekifft hat, Hausdurchsuchungen gegeben, weil die Leute sich dann nicht ausweisen konnten zum Beispiel. Und diese Kifferszene wird dann halt verdrängt, weil die Dealer flüchten dann in die U-Bahn oder teilweise Richtung Cottbusser Tor und eigentlich kommen sie da dann in dem Bereich, wo auch härtere Drogen verkauft werden. Und die Konsumenten sind dann natürlich gezwungen, diese Orte aufzusuchen, obwohl sie die eigentlich gar nicht aufsuchen würden. Und im letzten Jahr war es halt so, dass gerade von den afrikanischen Leuten, die in der Hasenheide immer unterwegs waren, sind dann viele in Mauerpark geflüchtet. Aber jetzt wurde auch der Abschnittsleiter von dem Polizeiabschnitt am Mauerpark wurde ausgewechselt. Das ist jetzt ein anderer und der hat dann direkt den Mauerpark als gefährlichen Ort deklarieren lassen. Und jetzt hat er halt im letzten Jahr im Herbst schon eine Säuberungswelle im Mauerpark eingesetzt. Und dabei wurde auch teilweise Brechmittel eingesetzt, was ja eigentlich, nachdem in Hamburg jemand dabei gestorben ist, angeblich vom Innensenator in Berlin nicht mehr gemacht wurde. Also der Innensenator hat gesagt, es wird zurzeit in Berlin nicht gemacht. Aber wir haben halt gehört, dass es im Mauerpark dann trotzdem vorgekommen ist. Und, vor Ort oder wie sieht das dann aus? Also werden die Leute da festgenommen, ihnen vor Ort was verabreicht? Die werden dann auf der Polizeiwache, wird ihnen angeboten, das freiwillig zu trinken. Das ist halt so ein Saft aus so einem Brechwurzel, also eigentlich ein Mittel, was in der Natur so vorkommt, aber halt in hoher Konzentration. Und wenn die Leute das nicht freiwillig machen, dann wird das halt mit Zwang durch eine Nasensonde eingeführt und dazu werden dann auch Rechtsmediziner eingesetzt. Und in Hamburg war es halt so, dass durch die Nasensonde der Mensch dann gestorben ist, weil er irgendwie erstickt ist. Also es gibt ja da keine gerichtliche Aufarbeitung, man weiß das eigentlich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist das halt eine Personengruppe, die ohne Lobby ist und wo sich das bequem machen lässt. Und dadurch kommt es auch, dass die Fallzahlen ständig ansteigen, obwohl man, glaube ich, nicht davon ausgehen kann, dass der Konsum insgesamt angestiegen ist. Werden gezielt irgendwelche Gruppen verfolgt? Also, wie du meintest, sind das ja vorläufig afrikanischstämmige Mitbürger. Oder wie sieht das aus? Gibt es da irgendwie was Genaueres? Also es gibt eigentlich, kann man sagen, dass die Polizei gezielt gegen Leute vorgeht, die irgendwie ausländisch aussehen. Und aber andererseits auch gegen die Konsumenten vorgeht. Also man kann, wenn man sich das mal eine Zeit lang anguckt, auch sehen, dass viele Zivilfahnder da eingesetzt werden in teilweise abenteuerlichen Verkleidungen, die dann auch gerade Jugendliche verfolgen, wenn die da was gekauft haben und die dann ein paar Straßen weiter dann regelrecht überwältigen. Und diese Leute, die Jugendlichen, wissen halt auch nicht ihre Rechte und belasten sich dann bei Vernehmungen oder belasten halt auch andere. Und dem versuchen wir halt entgegenzuwirken. Und sonderlich erfolgreich scheinen wir da aber nicht zu sein, weil wir trotzdem immer wieder hören, dass Leute sich da halt selber voll belasten, ne? Nun gut. Drogenradio bei Remut FM. Ja, hier ist nochmal Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Und wir haben uns gerade überlegt, dass man nochmal insgesamt aufzählen sollte, was denn jetzt insgesamt eigentlich für oder gegen Kriminalisierung von Drogen spricht. Weil wir bisher ja eigentlich an Argumenten nur dieses Finanzargument gebracht haben, aber das natürlich nicht alles sein kann. Also erstmal, was spricht eigentlich für eine Kriminalisierung? Warum haben die das überhaupt beschlossen, beziehungsweise wird das jetzt immer noch durchgezogen? Sinn der ganzen Sache ist natürlich, Drogenprobleme zu vermindern, erstmal so ganz allgemein gesagt. Das gilt für alternative Drogenpolitik genauso viel für konservative. Aber konservative Drogenpolitik, beziehungsweise Drogenpolitik, die mit Repression arbeitet, versucht eben mit dem Instrument, Angebot und Nachfrage so weit zu reduzieren, dass im Prinzip der Konsum insgesamt in der Bevölkerung zusammenbricht und dadurch gar keine Drogenprobleme mehr entstehen.